ARD. Herzlich willkommen zur 5. Folge der Original-Krimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Keine Angst vorm bösen Mann. Schön, dass Sie dabei sind. Der dokumentarische Erzählstil der Dickie Dick Dickens-Hörspiele führte damals dazu, dass ein Teil des Publikums die Geschichten für wahr hielt. So kam es einmal, dass eine Frau meinen Vater bei einer Lesung wüst beschimpfte. So einer wie er hätte für immer in Amerika und im Gefängnis bleiben sollen, wo Verbrecher hingehören. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass sie ihn für Dickie Dick Dickens persönlich hielt. Mein Vater versprach der Dame, sich schnellstmöglich zurück ins Gefängnis zu begeben. Er hätte nur einen Tag frei bekommen. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir berichten Ihnen heute von dem Lebensweg des Mannes, den alle Welt als den gefährlichsten der Vereinigten Staaten kennt, dem Lebensweg des Mannes, der das Wort ausweglose Situation aus dem Lexikon seines Lebens ausgelöscht hatte, dem Lebensweg von Dickie Dick Dickens. Dickie hätte den Humor auch nicht verloren, wenn einmal eine Situation ausweglos gewesen wäre. Wir blicken zurück auf den Frühherbst des Jahres 1924. Unser Dickie hatte gerade der größten Verbrecherorganisation von Chicago, der Bande von Jim Cooper, in Gaunerkreisen Jim der Dickköpfige genannt. Seiner Bande also hatte Dickie die Beute eines großen Bankeinbruchs abgejagt. $500.000 in bar, $300.000 in Goldbarren. Zusammen mit seiner Braut Effi Marconi war er gen Norden gefahren und hatte die Farm von Opa Kräkel gemietet, ein idyllisches Anwesen, das 30 Kilometer südlich von La Crosse malerisch am Ufer des Mississippi gelegen war. Opa Kräkle hatte ihm 2 Dutzend Eisenbahnarbeiter besorgt, die Dickens bis an die Zähne bewaffnete und mit denen er sich auf das zu erwartende Gefecht mit der Bande von Jim Cooper vorbereitete. Überraschenderweise aber kamen nicht die Mitglieder des Chicagoer Verbrechersyndikates, sondern die Mitglieder einer anderen, nicht weniger gefährlichen Organisation. Jim Cooper hatte nämlich seinen Rivalen bei der Polizei verpfiffen. Ein gewaltiges Polizeiaufgebot umzingelte die Farm. Dickies Beobachtungsposten kamen und brachten eine Hiobsbotschaft nach der anderen. 3 Kanonenboote kommen den Fluss herauf. Eine Autokolonne kommt von Osten, Chef. Mindestens 20 Fahrzeuge. 500 Meter entfernt. Panzerspähwagen, mindestens 1 Dutzend. Wir sind umzingelt. Sie stehen rund ums Haus, Mann an Mann. Die verzweifelte Situation wurde den Eingeschlossenen endgültig klar, als die Polizei über einen Lautsprecher mit ihnen sprach. Hier spricht Kommissar Hillbilly von der Kriminalpolizei Chicago. Dickie Dick Dickens, kommen Sie heraus mit erhobenen Händen. Stellen Sie sich der Polizei. Wir geben Ihnen 3 Minuten Zeit. Es dauerte kaum 3 Minuten. Und die 3 Minuten waren um. Ihre letzte Chance. Kommen Sie heraus. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Er hat 0 gesagt, Dickie. Bin ich taub? Was machst du jetzt, mein Junge? Irgendwas muss doch geschehen. Immer mit der Ruhe, Opa Kräkel. Auf den Rat eines alten Mannes solltest du ruhig etwas mehr geben, Dick Dickens. Du unterschätzt deine Lage. Die Polizei ist nicht zum Spaß hierher gekommen. Nee, machen keine Witze. Hörst du, die Leute, die sind auch meiner Meinung. Ach was, die Polizei kocht auch nur mit Wasser. Ja, aber wenn das Wasser heiß ist, dann schütten sie es uns über den Kopf und ziehen uns das Fell über die Ohren. Sei mal nicht kindisch, Fell über die Ohren, lächerlich. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Tränengas. Naja, dann müssen wir raus ins Freie, klar. Aber warum denn freiwillig? Hauptsache, dass keiner von euch schießt. Ein Feuergefecht können wir uns jetzt nicht leisten, da ziehen wir einen Kürzeren. Verflucht, wer war das? Ja, nicht wir, das war die Polizei. Das waren Warnschüsse, Dickens. Kommen Sie jetzt heraus. Ja, denkst du. Was heißt da, denkst du? Wir machen ernst, Dickie. Ja. Wir können uns hier nicht halten. Aber nur keine Angst vor dem bösen Mann. Ein guter Junge, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, was für eine alberne Frage, natürlich weiß ich das. Du machst mich auf meine alten Tage noch verrückt, Dick. Was willst du denn noch? Wartest du vielleicht auf ein Wunder? Nein, ich versuche, mich in die Lage der Polizei zu versetzen. Sie haben das Haus umzingelt. Sie glauben, dass ich mich hier verkrochen habe. Aber Sie wissen es nicht genau. Jetzt haben Sie hier einen riesen Tingeltangel gemacht mit Lautsprecher und Warnschüssen, aber es tut sich nichts im Haus. Alles ist ruhig. Na, was würdest du tun, Opa Krekel, wenn du Häuptling der Polizei wärst? Schwer zu sagen. Ich würde das Haus mit Geschützfeuer beheben. Ja, weil du ein Flegel bist, mein Freund. Was? Ja, ein ungehobelter Klotz. Aber nur stell dir mal vor, du bist ein wohlerzogener, demokratischer Beamter, auf den Papa Staat stolz sein soll. Würdest du riskieren, dass am nächsten Tag in allen Zeitungen steht, Kommissar Bumskirchen lässt grundlos friedlichen Bauernhof einäschern, ja? Siehste. Na, Effi, was würdest du an der Stelle des Kommissars tun? Ja, ich würde vielleicht ein paar Polizisten vorschicken, die feststellen sollen, ob jemand im Haus ist. Schon besser. Die Herren Polizisten würden natürlich nicht zu Fuß kommen, sondern in einem Einsatzwagen. Der Wagen würde hier auf den Hof fahren und stände dann zwischen der Scheune und dem Haus. Dort können ihn aber der Kommissar und seine Leute nicht mehr sehen. Aber Junge, Sie können doch hören, was los ist. So ein Wagen steht doch mit dem Kommissar in Funkverbindung. Ja, das will ich stark hoffen. Wenn er nämlich keine Funkanlage hat, dann ist mein ganzer Plan im Eimer. Achtung, Dicky Dick Dicken. Wir wissen, dass Sie sich auf der Farm versteckt halten. Kommen Sie freiwillig heraus, sonst müssen wir Sie holen. Das ist die letzte Warnung. So, das war wirklich das letzte Mal. Wenn er jetzt nicht kommt, dann... Tja, Herr Kommissar, was machen wir dann? Das muss ich mir noch überlegen. Es bleibt völlig ruhig auf der Farm. Es scheint beinahe so, als ob niemand im Hause ist. Sie können Gift darauf nehmen, dass jemand da ist. Wirklich? Vielleicht hat Sie Jim Cooper auch angelogen. Was sagen Sie da? Naja, Cooper hat Ihnen doch den Tipp gegeben, dass sich Dickens hier versteckt hat. Vielleicht wollte er Sie nur an der Nase herumführen, Herr Kommissar. Aller Teufel, ja. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja, ja. Aber was denn? Warum sollte mich Jim Cooper anlügen? Er hat doch alles Interesse, dass dieser Dickens auflegt. Ja, wenn er aber noch mehr Interesse daran hat, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen. Denken Sie an die Blamage, Herr Kommissar. Wenn sich herausstellt, dass Jim, der Dickköpfige, Chicagos Gangsterboss Nummer 1, ein ganzes Polizeiregiment ins Blaue geschickt hat. Oh, weia. Ach du lieber Himmel, das wäre ja entsetzlich. Ich würde glatt meinen Posten verlieren. Oder zur Verkehrspolizei versetzt werden. Ah, Grauen. Also man stelle sich vor, ein ganzes Polizeiregiment. Tja. 3 Kanonenboote der Flusspolizei. 1 Gruppe Panzerspähwagen. Alles für die Katzen. Na, was für ein Glück, dass wenigstens die Berittenen keine Zeit hatten. Ja, das gäbe eine Schlagzeile. Kommissar Hillbilly attackiert an der Spitze der 3. berittenen Polizeischwadron verlassenes Bauerngehöft. Ja. Ich wäre erledigt. Ja, ja. Und zu Hause dürfte ich mich überhaupt nicht mehr blicken lassen. Was glauben Sie, was mir meine Frau für eine Szene macht? Ach, Sie Ärmster. Nein, Sergeant, wir müssen hier ganz vorsichtig handeln. Ja, vorsichtig. Wenn sich herausstellt, dass Dicky Dick Dickens gar nicht auf dem Bauernhof ist, dann war das Ganze nur ein Übungseinsatz. Aha. Verstehen Sie? Ja, ja. Nee, aber wie können wir das feststellen? Naja, am besten wir schicken einen Spähtrupp vor. Ja. Geben Sie mir doch mal den Hörer von der Sprechfunkanlage. Ja, bitte, Herr Kommissar. Ja, danke. Hallo, Windy. Hier, Corporal Windy. Noch eine Durchsage, Kommissar? Nein, das hat keinen Sinn mehr. Bei Ihnen steht doch der Einsatzwagen 14. Ja, Kommissar. Besatzung und Bewaffnung, bitte. 1 Fahrer und 2 Mann, dazu 3 Maschinenpistolen. Danke. Steigen Sie dort ein. Einsatz. Rücken Sie vor bis zu dem Bauerngehöft. Stellen Sie fest, ob sich jemand im Hause aufhält. Bleiben Sie mit mir in Sprechfunkverbindung. Okay, Kommissar. EW-14 ruft Kommissar Hillbilly. EW-14 ruft Kommissar Hillbilly. Bitte kommen. Ja, was gibt's, Windy? Wir stehen jetzt vor dem Haus. Hier ist alles still. Nichts rührt sich. Keine Bewegung hinter den Fenstern? Nichts. Kann allerdings wenig sehen. Die Fensterläden sind geschlossen. Und durch die Spalten? Auch nichts. Okay, Korporal Windy. 3 von euch steigen aus und erkunden, was im Hause los ist. Wird gemacht. Aber lassen Sie sich nicht in eine Falle locken. Bleiben Sie draußen. Unter keinen Umständen gehen Sie ins Haus hinein. Jedenfalls nicht, bevor Sie nochmal mit mir Rücksprache genommen haben. Lassen Sie den 4. Mann im Wagen zurück. Am besten der Fahrer. Er bleibt bei mir in Funkverbindung. Wenn irgendwas faul ist, rufe uns zur Hilfe. In Ordnung, Kommissar. Sonst noch was? Nichts. Das war alles. Ende. Ende. So, Henry, du übernimmst jetzt den Laden. Weißt du mit der Funksprechanlage Bescheid? Na klar. Das ist die Empfangstaste und das ist die Sendetaste. Na, verwechsel mal bloß die Tasten nicht. Und halt die Ohren steif. Bin doch kein Anfänger. Gut. Ihr beide kommt mit mir. Maschinenpistolen jetzt sichern. Okay. Auf geht's. Unheimlich still. Was? Ja, wie ausgestorben. Aber verlassen ist der Hof nicht. Es wohnt jemand hier. Ja? Der Kamin raucht. Richtig. Fest euch an die Hauswand. Dann sind wir in Deckung. Die Deckung nützt uns auch nicht. Wir müssen was tun. Ja, freilich. Worauf wartest du noch, Windy? Hast du Angst? Ich und Angst? Na ja, dann wollen wir mal. Aufmachen! Polizei! Aufmachen! Vorsicht! Da kommt jemand! Tritt zur Seite! Alle guten Geister, was ist denn los? Zerschlag mir nicht die Tür! Da bin ich doch! Wer sind Sie? Ich? Na ja, natürlich. Ich heiße Oliver Kreckel. Hier kennt mich jedes Kind, mein Herr. Jedes Kind. Opa Kreckel nennt man mich. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Was wollt ihr denn? Was wollen Sie denn von mir, meine Herren? Wir suchen einen Mann namens Dickens. Ich heiße Kreckel. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich kann mich auch ausweisen. Bitte, wenn Sie reinkommen wollen, wenn Sie nur einen Moment, bitteschön. Wir glauben Ihnen ja, dass Sie nicht der Mann sind, den wir suchen. Ja. Der ist wesentlich jünger. Ja, warum kommen Sie denn hierher? Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Steuern bezahlt. Ich habe niemandem etwas zuleide getan. Ja, echt, Kuckel, hören Sie doch auf mit dieser Jammerei. Wir glauben Ihnen ja. Sei doch ein bisschen nett zu ihm. Ist doch ein alter Mann. Ja. Sie brauchen keine Angst vor uns zu haben, bester Herr. Haben Sie denn unseren Lautsprecher nicht gehört? Ja, war ja laut genug. Himmel, war das eine Aufregung. Plötzlich der Lautsprecher und all die Autos. Ich dachte schon, man will mir das Haus über dem Kopf anzünden. Ja. Und dann hat doch noch jemand geschossen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit der Polizei zu tun habe. Und dann schießen Sie gleich. Na, nun beruhigen Sie sich doch mal, bester Herr. Wir haben Sie ja nicht getroffen. Ja, aber wenn? Warum sind Sie denn nicht einfach herausgekommen und haben uns Bescheid gesagt? Die Aufregung. Ich konnte nicht. Ein Herzanfall. Das ist ein bisschen viel für einen alten Mann. Ich bin ganz allein im Haus und dann... Du meine Güte. Fass mal zu, Obi. Ich kann ihn nicht halten. Der ist ja schwer wie ein Mehlsack. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir legen erst mal hin. Vorsichtig. Langsam. Himmels Willen, der arme Kerl. Hat die Aufregung nicht überstanden. Hoffentlich ist er nicht tot. Mensch, das gäbe ein Skandal. Gott sei Dank. Er atmet noch. Nur bewusstlos. Und was machen wir jetzt mit ihm? Wir können ihn doch nicht hier liegen lassen. Wir tragen ihn erstmal ins Haus. Komm, wir fassen ihn unter den Arm. Jack, übernimm du die Beine. Ja. So, auf. Los geht's. So geschah es, dass der Streifenführer Korporal Windy entgegen der ausdrücklichen Anweisung seines Chefs das Haus doch betrat. Ein typisches Beispiel für die Gewissensnot, in die ein demokratischer Polizeibeamter geraten kann, wenn die Ausführung eines Befehles, in diesem Fall das Haus nicht zu betreten, seiner allgemeinen Dienstanweisung widerspricht, in der es heißt, dass ein Polizist gebrechlichen und verletzten Personen in der dem jeweiligen Falle angepasster Weise Hilfe zu leisten hat. Seine Dienstanweisung befolgend, musste er den Befehl des Kommissars missachten und den zusammengebrochenen Opa Kreckel ins Haus tragen. Ein Schritt, den er sehr bald bereuen sollte. Armer Korporal Windy, das wird dir noch ein Disziplinarverfahren eintragen. Mittlerweile aber wurde Kommissar Hillbilly etwas unruhig. Kommissar Hillbilly ruft EW14, Kommissar Hillbilly ruft EW14. Hier EW14, bitte kommen. Was ist denn los? Ich höre ja gar nichts von euch. Gibt's was Neues? Finger weg von der Sendetaste. Hände hinter den Kopf. Schnell, sonst knallt's. Zum Teufel, wer sind Sie? Der Name ist Dickens, mein Guter. Und wo kommen Sie so plötzlich her? Aus der Scheune, wenn du nichts dagegen hast. Und halt für in deinen Mund, falls du Lust hast, weiterzuleben. Hallo, EW14, hören Sie mich? Hören Sie mich? Bitte kommen. Ja, hier ist EW14. Was ist denn los? Warum antworten Sie nicht? Ich komme mit dem Apparat nicht ganz klar, Herr Kommissar. Ich meine, die Umstellung von Sendung auf Empfang. Jetzt haben Sie es kapiert, ja? Ja, ich glaube. Was ist mit Korporal Windy? Ja, nichts Besonderes. Er hat mir eben zugewinkt, dass alles in Ordnung ist. Verständigen Sie mich sofort, wenn irgendwas passiert. Zu Befehl, Herr Kommissar, zu Befehl. Das ist alles. Ende. Ende. So, mein Junge, nun werden wir uns mal unterhalten. Das werden Sie büßen müssen, Dickens. Die Polizei lässt nicht mit sich spaßen. Ja, warten wir es ab. Behalt die Hände überm Kopf. Und wenn ich das nicht tue? Dann jag ich dir eine Ladung Blei unter die Rippen. Sie können mir nicht Angst machen. Der Kommissar würde den Schuss hören und mich sofort hier rausholen. Ja, er findet aber nur noch deine Leiche. Also überleg dir's gut, was du tust. Was haben Sie mit mir vor? Wirst du gleich merken, mein Junge. Hallo, Dick. Da bist du ja, Effi. Die Uniform steht ja großartig. Wo haben Sie die Polizeiuniform her? Von wem wohl? Verdammt nochmal. Was haben Sie mit meinen Kameraden gemacht? Umgelegt? Na, was ihr von der Polizei immer gleich denkt. Entwaffnet und gefesselt haben wir sie. Gut so, Liebling. Halt mal einen Moment meine Kanone, ja? Gerne. So, Freundchen, aussteigen. Jetzt gib mir deine Mütze und zieh den Rock aus. Was? Ich soll... Also los, los, los, los, los. Brauch deine Klamotten, ist das so schwer zu verstehen? Na ja, also endlich. Na, Effi, scheint ja alles geklappt zu haben. Aber klar. Da kommt doch schon Opa Crackle mit den Koffern. Brav gemacht, Opa. Ist doch selbstverständlich, mein Jungchen. Weiß ja, Opa Crackle tut dir jeden Gefallen. Ich bring die Koffer gleich zum Auto. Ja, und bleib einen Moment dort. Falls die Funksprechanlage geht, dann rufst du mich. Ja, mach ich, mein Jungchen, mach ich. Effi, du wartest auch beim Wagen, ja? Mhm. Ich geh noch schnell ins Haus und verabschiede mich von den Leuten. Kommen Sie, Herr Polizeipräsident. Glauben Sie nicht, dass Sie... Naja, ich habe jetzt sowieso keine Zeit, was zu glauben. Los, los, los, komm, komm, geh vorwärts. Ah, da kommt der Chef. So, Leute, ihr habt eure Sache gut gemacht. Hier bringe ich das letzte Schäfchen. Wo sind die drei anderen? Im Keller, fest verschnürt wie ein Weihnachtspaket. Ja. Dann bring ihn dazu und verschnürt ihn wie ein Geburtstagspaket. Das ist wirklich die Hölle. Ich sage Ihnen, Sie werden das noch... Sie werden Ja, erzähl das deinen Kameraden und jetzt schieb ab. So, Leute, habt besten Dank für eure Hilfe. Habt ihr eure Löhnung? Ja, Opa Krekel hat uns ausgezahlt. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt? Klar, wenn der Spuk hier vorbei ist, machen wir uns dünne. Und die Polizisten lasst ihr im Keller. Ja. Dort sind sie gut aufgehoben. Ja. Wenn nun aber die Polizei doch noch eine Razzia macht. Aber keine Bange, in spätestens 5 Minuten schwirrt die Polizei ab. Wie ein Schwarm aufgescheuchter Rebhühner. Also, Leute, mach's gut, cheerio. Na, so lange. Ja. Den wackeren Männern standen die Tränen in den Augen, als Dickie Dick Dickens durch die Tür ins Freie schritt. War er es doch gewesen, der ihrem eintönigen Leben eine Spur von Romantik eingehaucht hatte. Für einige Stunden war die alte Pionierzeit in ihnen erwacht, da es noch galt, den Gefahren des Lebens mit dem Stahl in der Faust zu trotzen. Wehmütig blickten sie dem Davongegangenen nach, und sie spürten, das war einer von jenen, die da einsam sind unter der Menge. Dicky Dick Dickens unterdes schritt eilenden Fußes zu dem Streifenwagen, der noch immer vor dem Bauernhaus stand. So, Kinder, da bin ich. Opa Krekel, du bleibst vorne neben mir sitzen. Oh, Dicky, ich hab doch keine Uniform an. Brauchst auch keine. Effi, du setzt dich nach hinten. Ja, wie du willst. Hat sich der Sprechfunk gemeldet? Nein, war alles still. Sind die Koffer verstaut? Ja. So, dann wollen wir mal den guten Onkel Kommissar rufen. Hallo? Hallo, Kommissar EW14, ruft Kommissar Hillbilly. Bitte kommen. Ja, hier Hillbilly. Windy, sind Sie das? Ja, hier spricht Korporal Windy. Ihre Stimme klingt so komisch. Das liegt wohl an der Aufregung, Herr Kommissar. Ich habe eben mit dem Besitzer der Farm gesprochen. Dicke Dick Dickens ist nicht mehr im Haus. Zuverlässig? Absolut zuverlässig. Er war eben hier, ist inzwischen abgehauen zu Fuß vor ungefähr einer Viertelstunde. Er muss sich durch unsere Linien geschlängelt haben. Haben Sie eine Ahnung, wohin? Ja, Dickens hat seinen Wagen in einer Waldschneise abgestellt, etwa 20 Minuten zu gehen. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch. Wissen Sie denn, wo diese Waldschneise ist? Ich nicht, aber der Farmer weiß es. Er will mir den Weg zeigen. Er sitzt jetzt neben mir im Wagen. Darauf warten Sie noch, Sie Dummkopf. Fahren Sie doch los. In Ordnung, wir kommen. Ende. Dummkopf. Typisch Polizei. Da gibt man ihr einen Tipp und wird zum Dank auch noch beschimpft. Kommissar Hillbilly ruft alle Wagen. Achtung, an alle Wagen. Verfolgung des flüchtigen Dickens. EW14 übernimmt die Spitze. Die anderen Wagen folgen. Straße frei für EW14. Straße frei für EW14. Straße frei für EW14. Das war das Signal, auf das Dickie Dick Dickens gewartet hatte. Mit 100 Sachen jagt er seinen Wagen über die holprige Straße, vorbei an den Einsatzwagen, die sich pflichtschuldigst an den Straßenrand drückten, vorbei an den Panzerspähwagen, vorbei auch an Kommissar Hilbeli, der dem Wagen freundlich nachwinkte. Kaum hatte Dicke den Polizeigürtel passiert, als 20 Einsatzwagen und 12 Panzerspähwagen eiligst wendeten und ihm nachsetzten. Jedenfalls, soweit sie sich aus dem Knäuel der wendenden Fahrzeuge lösen konnten. Und das dauerte eine Weile. Ein Beweis dafür, dass auch seinerzeit schon ein Verkehrschaos polizeibehindernd wirkte. Achtung, Kommissar Hilbeli ruft EW14. Bitte kommen. Doch, Kommissar. Ja, hier ist EW14. Ich habe Sie aus dem Blickfeld verloren, Windy. Wir konnten nicht gleich wenden. Sagen Sie mir durch, wenn Sie die Fahrtrichtung ändern, sonst verlieren wir den Weg. Okay, Kommissar. Wir kommen jetzt zur Hauptstraße und biegen links ab. Links, nach Norden. Bei der Hauptstraße links abbiegen. Nach Norden. In Ordnung. Wir folgen Ihnen. Bei der nächsten Richtungsänderung melden Sie sich wieder. Ende. Doch Kommissar Hilbeli sollte vergebens auf diese Meldung warten. 20 Einsatzwagen und 12 Panzerspähwagen kamen zur Hauptstraße und rasten mit höllischer Geschwindigkeit in nördlicher Richtung davon, während Dicky Dick Dickens den Einsatzwagen Nr. 14 in gemächlichem Tempo nach Süden steuerte. So trennten sich also die Wege. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnete Dicky Dick Dickens diesen Vorfall als illustrativen Beweis der alten These: Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich erkannte damals, so schreibt er, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei auch ihre Vorteile haben kann. Nach all den Anstrengungen, so könnte man meinen, hatte sich Dicky Dick Dickens die $800.000 redlich verdient. Doch wird er sie auch behalten? Werden sie ihm nicht doch noch abgenommen? Werden sie ihm Glück bringen oder verderben? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens.